Rodrigo Duterte habe als Bürgermeister von Davao persönlich Morde angeordnet, behauptet ein früherer Auftragskiller vor einem Senatsausschuss in Manila. Menschenrechtsorganisationen hatten den jetzigen Präsidenten der Philippinen schon lange verdächtigt, als Stadtoberhaupt der Millionenmetropole Davao mit Todesschwadronen zusammengearbeitet zu haben, um Kriminelle und Drogendealer zu beseitigen. In einem Fall, so der Zeuge, habe Rodrigo Duterte sogar eigenhändig einen Ermittler des Justizministeriums mit einer Maschinenpistole erschossen. Die philippinische Regierung wies die Zeugenaussage als Lügen und Konstrukte zurück. Strafrechtliche Konsequenzen haben die Ermittlungen des Senats ohnehin nicht, denn als Präsident genießt Duterte Immunität. Auch politisch dürfte ihm die Angelegenheit kaum schaden, denn 91% der Filipinos begrüßen Dutertes harten Kurs gegen die Kriminalität. Er war im Juni mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden, mit dem Versprechen, einen gnadenlosen Krieg gegen Drogen und Verbrechen zu führen. Diesem Kampf sind seitdem mehr als 3.100 Menschen zum Opfer gefallen, ermordet von Todesschwadronen oder erschossen von der Polizei.